Es ist 13 Uhr. Radio Neandertal. Die Nachrichten. Mit Klaas Büker, guten Tag. EU und Japan schließen Freihandelsabkommen. Sondersitzung im Landtag zum Fall Sami A. Das Wetter oft sonnig bis 30 Grad. Die EU und Japan haben ein Freihandelsabkommen unterzeichnet. 99% aller Zölle sollen in Zukunft wegfallen. Beide Seiten erhoffen sich dadurch einen wirtschaftlichen Schub und mehr Jobs. Außerdem verstehen die EU und Japan das Abkommen als Zeichen gegen Protektionismus. Die USA hatten zuletzt Strafzölle einige Handelskonflikte entfacht. Kritiker befürchten allerdings einen schlechteren Umwelt- und Verbraucherschutz. Vor dem Kölner Landgericht hat ein 21-Jähriger einen Prozess gegen das Land NRW gewonnen. Das Land muss ihm eine Entschädigung zahlen, weil er zu Unrecht eine Förderschule für geistig Behinderte besuchen musste. Die Höhe der Entschädigung steht noch nicht fest. Weitere Details hat José Nasiani. Der junge Mann war bei seiner Einschulung in Bayern als so wörtlich minder intelligent getestet und auf eine Förderschule geschickt worden. Als die Familie nach NRW zog, kam er auch hier auf eine Förderschule. Er selbst hatte seine Lehrer immer wieder um einen Schulwechsel gebeten, ohne Erfolg. Im Urteil heißt es, der Schule hätte auffallen müssen, dass bei dem Schüler kein Förderbedarf mehr bestand. Den Hauptschulabschluss, der ihm dadurch verwehrt blieb, hat der Schüler dann später in einem Berufskolleg nachgeholt. Gegen das Urteil kann das Land noch Berufung einlegen. Die umstrittene Abschiebung des mutmaßlichen islamistischen Gefährders Sami A. nach Tunesien hat im NRW-Landtag ein politisches Nachspiel. An diesem Freitag wird sich der Rechtsausschuss in einer Sondersitzung damit beschäftigen. Für die Sitzung, die SPD und Grüne beantragt hatten, wird extra die Sommerpause unterbrochen. NRW-Grünen-Chef Banaschak sagte uns, es sei dringend Aufklärung notwendig. Wer hat wann was angeordnet? Es steht ja der Verdacht im Raum, dass der Bundesinnenminister oder dass die Landesregierung sehr bewusst Eile und Desinformation in dieses Verfahren gebracht haben, um die Entscheidung des Gerichtes zu umgehen. Sollte sich dieser Verdacht bestätigen, wäre das ein großer Schlag gegen den Rechtsstaat. Sami A. war am Freitag abgeschoben worden, obwohl ein Gericht noch nicht abschließend darüber geurteilt hatte, ob das überhaupt rechtens ist. Jetzt muss der Mann vielleicht nach Deutschland zurückgebracht werden. Eigentumswohnungen werden vor allem in großen Städten immer teurer. Laut der Zeitschrift Finanztest sind sie zum Teil auch zu teuer. Der seit Jahren anhaltende Boom hat das Verhältnis von Kaufpreisen und Mieten demnach deutlich verschlechtert. Früher galten Wohnungen als teuer, wenn sie für mehr als 20 Jahresmieten gekauft wurden. Heute gehen sie teilweise für das 30-fache der Jahresmiete weg. Besonders drastisch sind die Preise von Eigentumswohnungen im vergangenen Jahr in Berlin, Hamburg, Frankfurt und Köln gestiegen. Und das waren die Nachrichten mit Klaas Büker. Das Wetter. Heute Nachmittag scheint häufig die Sonne. Selten kann es mal Schauer oder Gewitter geben. Und 26 bis 31 Grad sind drin. Morgen und am Sonntag geht es sonnig weiter. Es bleibt auch sommerlich warm. NRW Verkehr. Die A44 Dortmund-Kassel ist zwischen Soest-Ost und Erwitte-Anrechte gesperrt. Da brennt ein Auto. Und hier dauert es 15 Minuten länger. A2 Hannover-Dortmund zwischen Ost-Westfalen-Lippe und Bielefeld-Süd 3 Kilometer plus eine Viertelstunde. A44 Kassel-Dortmund zwischen Warburg und Lichtenau 12 Kilometer, dauert 50 Minuten länger. Und A46 Düsseldorf-Wuppertal zwischen Wuppertal-Katernberg und Wuppertal-Barmen 3 Kilometer plus 17 Minuten. Radio Neandertal am Mittag. Zwei Wörter und schon ist man genervt. Donald und Trump. Ich glaube ja, der größte Gegner des US-Präsidenten ist jetzt nicht unbedingt Putin. Warum auch? Das ist ja sein Wahlkampfmanager. Das würden wir so nie behaupten. Natürlich nicht. Einer seiner größten Gegner ist definitiv Arnold Schwarzenegger. Der liefert sich, vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, immer wieder mit Donald Trump so kleine Streitereien übers Internet. Ich meine, wo erreicht man Donald Trump auch am ehesten? Im Internet, klar. Jetzt hat Arnie ein Video hochgeladen, in dem er das Treffen mit Putin kommentiert. Er nennt Trump einen Fanboy von Putin. Und er fand, dass Trump neben Putin aussah wie, Zitat, eine weiche Nudel. Mit 5.000 Euro könnt ihr eure weichen Nudeln übrigens aufwerten, hobelt Trüffel drüber. Oh Mann, ey. Eine Überleitung aus meinem Moderationshandbuch. Radiopreisverdächtig. 5.000 Euro sind jetzt garantiert im Sommergeldregen drin. Ruft an und bewerbt euch. 01379 36 5000. Teilnahme ab 18. Für 50 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz vom Handy deutlich teurer. Keine Gewinnausschüttung an Minderjährige. Teilnahmebedingungen auf unserer Homepage und bei uns. Gut, dass jetzt Musik läuft. Ich muss sehr lachen. Oh ja, mach Musik. Kevin Zimmer und Katharina Ceuli. Wir wünschen euch viel Glück. Don't know just how it happened. I I let down my guard, swore I'd never fall in love again, but I fell hard. Guess I should have seen it coming, caught me by surprise. Wasn't looking where I was going, I fell into your eyes. You came into my addicted to you. Können wir ISS gucken und morgen auch und übermorgen, wenn ihr wollt. Und ja, das ist echt cool, denn das passiert nicht so häufig. Ich meine, die ist ja auch weit weg, die internationale Raumstation von der Erde. Können wir sie nicht sehen mit bloßem Auge. Alexander Gerst postet, könnt ihr uns sehen? In den nächsten Nächten wird die International Space Station über Deutschlands Nachthimmel ziehen. Als hellster Stern am Firmament und als einziger mit Menschen an Bord. Ach, guck an. Geht mal auf Spot the Station. Den Link hat Astro Alex auch gepostet. Da gebt ihr einfach euren Wohnort ein und dann seht ihr, wann ihr die ISS wie lange sehen könnt. Also auf jeden Fall heute Nacht ein paar Mal für ein paar Minuten. Ja, mal gucken. Muss man wirklich. Stellt sie nicht den Wecker. Ja, ich habe einen kleinen Wecker, einen lebendigen, der ganz oft. Ne, das macht er noch nicht. Nein. Schlaft ihr euch vielleicht lieber aus und holt euch bei Tageslicht eine fette Ladung Sommergeldregen vom Himmel? In dieser Runde gibt es sogar eine Garantie. Mindestens 5.000 Euro werden auf euch runterregnen. Sagt vorher nicht Stopp. Da wird auch kein Blitz einschlagen bis 5.000 Euro. Also bewerbt euch. Hier ist die landesweite Sommergeldregen-Hotline. 01379 36 5000. Teilnahme ab 18 für 50 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz vom Handy deutlich teurer. Keine Gewinnausschüttung an Minderjährige. Teilnahmebedingungen auf unserer Homepage und bei uns. She said she doesn't wanna get a reputation. A sweet, sweet smile's not an open invitation. She wants respect for all the ladders she's climbed. She doesn't want to be classified. He's a shirt and tie who's afraid of commitment. A disc jockey with a good standard of living. He likes love, love, but will pay the price. He cleans up well and he's oh so nice. Time stands still for no one. So get up off your knees. Stand still for no one. And no one's greed. Is it love? Is it love? Are you just fooling around? Is enough? Is enough? You got your head in the ground. Crumbling down around you. Oh, wait up. Is it love, is it love? Are you just fooling around? Is enough, you get your head in the ground. Look up, your world is crumbling down around you. Oh, wait up. She's done well for herself, her check's grade A. She tried love once but it just got in the way. Got the hired hands and the house on the hill. She swapped the social life for a sleeping pill. He's married now, but he still goes wild. His wife's at home, expecting the third child. He said the perfect life is just a matter of time. He'd know what he wants if he could make up his mind. Time stands still for no one. So Romanze, zurechtgerückt und orchestriert im echten Leben. Kommt es vor, dass ich nicht immer dein Held bin? Du hältst mir den Rücken frei und dreh alles zusammen, bis ich wieder komm. Egal wie kompliziert du sagst, es wird schon, das ist unser Job. Ich halt den Kopf aus, schieb mir Filme, als hätte ich nicht schon genug gechillt. Verkacke was und fuck dich ab und frag dich, warum du nicht willst. Du sollst dich auf mich verlassen können, ich will da sein. Doch tu, als wüsste ich nicht, dass du mich von heute auf morgen verlassen könntest. Ich hab nie gelernt, auch anzukommen, musste mal weiterrennen. Fühl mich gleich eingegrenzt von allem, ich verlang von dir kein Verständnis. Geht mein Bestes, ich will nichts mehr hinterfragen. Denn die Zeit, sie läuft und vielleicht willst du nicht mehr warten, keine Ahnung. Is it love, are you just fooling around? Is it love, you put your head in the ground? Look up, you will just crumbling down around you. In the ground, look up, you will just crumbling down around you. Oh, wake so will, bist du das Ziel einer langen Reise, die Perfektion der besten Art und Weise, in stillen Momenten leise, die Schaumkrone der Woge der Begeisterung, bergauf mein Antrieb und Schwung. Ich wollte dir nur mal lieben sagen, dass du das Größte für mich bist. Unsicher gehen, ob du denn dasselbe für mich fühlst. Für mich fühlst. Wenn man so will, bist du meine Chill-Out Area, meine Feiertage in jedem Jahr, meine Süßwarenabteilung im Supermarkt, die Lösung, wenn mal was hakt, so wertvoll, dass man es sich gerne aufspart, und so schön, dass man nie darauf verzichten mag. Ich wollte dir nur mal eben sagen, dass du das Größte für mich bist. Einer die Gitarre wieder nicht aus. Ah. Zieht doch mal einen Stöpsel. Komm, ich mach das aus. So. Kurz und schmerzlos. Es sind Ferien, es ist total praktisch. Es werden nämlich jetzt ganz viele Mädels ihre Mamas an die Hand nehmen und zum nächsten Laden für Reitsportbedarf düsen. CHAO in Aachen läuft noch bis Sonntag. Internationales und viel beachtetes Reitsportturnier. Weltfest des Pferdesports. Es klingt im ersten Moment so wie, das ist Mädchenkram. Ist aber gar nicht so. CHAO ist wirklich sehr, sehr cool. Das gucken sich auch Jungs an. Das stimmt. Dennis Greumann. Hallo, ich komme vom Radio und habe kurz eine Umfrage an euch. Das Original. Das CHIO in Aachen ist jetzt wieder. Was ist das CHIO in Aachen? Das ist ein Reitturnier. Richtig. Reit- und Fahrturnier. Jetzt ist es ja so, das Pferd in anderen Ländern, die sind da schon so ein bisschen, die haben eine Vorreiterrolle, Reiter wörtlich genommen, dass das halt immer mehr auch eine Option wird, neben dem Radverkehr, auch wieder mehr Reitwege. Ja, aber die Pferde, also das fände ich nicht gut. Also, als alternatives Verkehrsmittel in Zeiten des Dieselfahrverbots. Nee. Integrativ in den Stadtverkehr als Projekt. In den Stadtverkehr, also Nein. Das neben dem CHIO als für den kleineren Mann das CHIA mit Eseln. Mit Eseln? Ja. So ein Das steckt ja im Namen, ja. Turnier machen. Ach, warum nicht? Ja, sicher. Ja. Sicher. Ausprobieren sollte man das da mal. Und da kann man immer noch sagen, nee, also das ist nicht das. Ne? Dennis Greumann. Danke, dass ihr mir die Zeit genommen habt. Das Original. Nur bei uns. Radio Neandertal. I'm a dreamer. A make-believer. I was told that you were true. I love the silence and the clear horizon, and I got it all from you. Every now and then I'm drawn to places where I hear your voice or see your face, and every little thought will lead me right back to you. I was born from one love of two hearts. We were three kids and a loving home, a shelter from the storm. You said I had a one life and a true heart. I tried my best and I came so far, but you will never know, 'cause you let me walk this road alone. My childhood hero will always be you, and no one comes close. I thought you'd lead me when life's misleading. It's when I miss you most. Every now and then I'm drawn to places where I hear your voice or see your face, and every little thought will lead me right back to you. I was born from one love of two hearts. We were three kids and a loving mom. You made this place home, a shelter from the storm. You said I had one life and a true heart. I tried my best and I came so far, but you will never know, 'cause you let me walk this road. Number. I was lightning before the thunder. Thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, thunder. Kids were laughing in my classes while I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping. Thunder, lightning and the thunder, thunder. than the thunder. Thunder, thunder, feel the thunder. Lightning than the thunder. Thunder, thunder, feel the thunder. Neanderthal. I don't like my mind right now. Stacking up problems that are so unnecessary. Wish that I could slow things down. I wanna let go, but discomfort in the panic. And I drive myself crazy, thinking everything's about me. Yeah, I drive myself crazy, cause I can't escape the gravity. Why is everything so heavy? Holding on to so much more than I can carry. I keep dragging around what's bringing me down. If I just let go, I'd be set free. Holding on. Why is everything so heavy? You say that I'm paranoid, but I'm pretty sure the water's out to get me. It's not like I made the choice to let my mind stay so fucking messy. I know I'm not the center of the universe, but you keep spinning around me just the same. I know I'm not the center of the universe, but you keep spinning around me just the same. Radio Neandertal bittet alle Autofahrer, egal ob hier bei uns oder auf dem Weg in den Urlaub, denkt an die Rettungsgasse im Stau. Im Notfall zählt jede Minute. Der linke Fahrstreifen weicht nach links aus, alle anderen nach rechts. Die Rettungsgasse kann Leben retten. Kommt gut und sicher an mit dem Verkehrsservice von Radio Neandertal. So, wir brauchen Doppelkekse. Doppelseitiges Klebeband, Doppelrahmfrischkäse, ein Doppelpack Wattepads und doppeltes Datenvolumen? Wo gibt's das denn? Das gibt's bei der Telekom. Sichern Sie sich doppeltes Datenvolumen für doppelten Surfspaß unterwegs. Nur mit Magenta 1. Einfach Mobilfunk und Festnetz kombinieren und exklusive Vorteile erhalten. Alle Infos unter telekom.de. Radio Neandertal. Beste Mix, der beste Mix. Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? Do you ever feel this so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screens, but no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance for you? There's a spark in you, you just gotta ignite the light and let it shine. Just own the night like the 4th of July. Cause baby, you're a firework. Come on, show them what you work. Make them go as you shoot. Across the sky, baby, you're a firework. Come on. hurricane comes a rainbow. Maybe a reason why all the doors are closed, so you could open one that leads you to the perfect road. Like a lightning bolt, your heart will glow, and when it's time you'll know. You just gotta ignite the light and live. Am Monheimer Schiffsanleger oder beim Wasserski in Langenfeld. Wir spielen euren Lieblingsmix. Radio Neandertal. Written in these walls are the stories that I can't explain. I leave my heart open, but it stays right here empty for days. She told me in the morning she don't feel the same about us in her bones. Seems to me that when I die, these words will be written on my stone. And I'll be gone, gone tonight. The ground beneath my feet is open wide. The way that I've been holding on too tight, with nothing in between. The story of my my heart open, but it stays right here in its cage. And I'll be gone, gone tonight. Fire beneath my feet is burning bright. The way that I've been holding on so tight, with nothing in between. Ist halb zwei. Radio Neandertal, die Nachrichten in 100 Sekunden. Mit Thomas Amelung, guten Tag. Die Europäische Union hat sich mit Japan auf ihr bislang größtes Freihandelsabkommen geeinigt. Beide Staaten werden jetzt Zölle und andere Handelsschranken abbauen, um das Wachstum anzukurbeln und neue Jobs zu schaffen. Die umstrittene Abschiebung des ehemaligen Bin Laden-Leibwächters nach Tunesien wird am Freitag im Landtagsrechtsausschuss aufgearbeitet. Die Sondersitzung in der sitzungsfreien Zeit hatten die Oppositionsfraktionen von SPD und Grünen beantragt. Wie gut kommt man bei uns von A nach B? Das versucht die Stadt Düsseldorf mit einer groß angelegten Befragung herauszufinden. Bis Ende des Jahres sollen 180.000 Menschen in der Region befragt werden. Zum Beispiel zu ihrem Arbeitsweg oder wie gut sie das Angebot von Bus, Bahn oder Carsharing finden. Die Ergebnisse sollen nicht nur in die Verkehrsplanung Düsseldorfs einfließen. Auch die überregionalen Anschlüsse, zum Beispiel in den Kreis Mettmann, sollen verbessert werden. Bundesweit finden jetzt in 120 Städten solche Befragungen statt. In den kommenden 2 Jahren werden viele Schulen bei uns im Kreis erneuert. Zuletzt hatte es für unsere Städte Fördergelder in Millionenhöhe vom Land gegeben. Und die Städte haben das meiste davon schon gut verplant. Leslie Rademacher mit einem Überblick. Hahn, Hilden, Langenfeld, Fellbad, Mettmann, Wülfrath und Erkrath haben die Mittel aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 bereits größtenteils beantragt. Die Städte Erkrath und Mettmann bekommen zum Beispiel jeweils um die 520.000 Euro, Wülfrath gut 230.000. Das Geld wollen die Städte vor allem in die Sanierung heruntergekommener Gebäude, Turnhallen und Toiletten stecken. Teilweise sollen auch Neubauten entstehen. Aber auch in die Digitalisierung der Schulen wollen viele investieren. Zusätzlich bekommt auch der Kreis Mettmann Geld aus dem Programm, um städteübergreifend Projekte zu fördern. Immer weniger Menschen bei uns entscheiden sich für eine Adoption. Das zeigen aktuelle Zahlen des Landesamts für Statistik. In den vergangenen 7 Jahren ist die Zahl der Adoptionen NRW-weit um gut 8% gesunken. Hier bei uns im Kreis Mettmann wurden im Jahr 2011 noch 24 Kinder adoptiert. Heute sind es weniger als halb so viele. Auch dass die Zahl in nächster Zeit weiter wieder steigen wird, ist eher unwahrscheinlich. Während sich 2011 noch 30 Eltern auf die Warteliste für Adoptionen haben setzen lassen, sind es jetzt nur noch 8 in unseren Städten. Die meisten Adoptionen finden nach wie vor in Stieffamilien statt. Meistens adoptiert der neue Lebenspartner die leiblichen Kinder des anderen. Und das waren die Nachrichten mit Thomas Amelung. Hier ist das Wetter bei Radio Neandertal heute mit viel Sonne und kaum Wolken. Die Höchstwerte erreichen bis zu 29 Grad. Aktuell messen wir 27 Grad in Mettmann und 26 Grad in Langenfeld. Der Mittwoch wird morgen ebenfalls sommerlich und sonnig. Bei wolkenlosem Himmel erreichen die Werte bis zu 28 Grad. Das Radio Neandertal Stau-Update auf der A46 Düsseldorf Richtung Wuppertal zwischen Wuppertal-Katernberg und Wuppertal-Barmen. 3 Kilometer Stau und 17 Minuten plus. Wenn ihr noch einen Blitzer seht oder einen Stau, den wir nicht gemeldet haben, ruft einfach die Radio Neandertal Verkehrshotline an. Kostenlos unter der 0800 97 6 0 97 6. Gute Fahrt!

on our lives. You're always asking what it's all about. Don't listen to my replies. You say to me I don't talk enough, but when I do I'm a fool. These times I spent I've realized I'm gonna shoot through and leave you. The things you say, your path plus just give you away. The things you say, you're unbelievable. You're unbelievable. You're so unbelievable. You're unbelievable. Geile Nummer, darf man das so sagen, ja, oder? Ja. Der Dienstag mit Kevin Zimmer und Katharina Theule. Kathi und ich bekommen gleich von Kollegen Thorsten Ortmann einen Tennis-Crash-Kurs. Schön. Er hat gesagt, dass er aus uns innerhalb weniger Minuten Tennisprofis machen kann. Ob das gelungen ist, hört ihr morgen bei uns in der Show. Also ob aus Kathi Theule Kathi Tickerber wird oder so. Und aus dir... Bitte sag nicht Boris Becker, Borg, Björn Borg. Wir werden Tennisprofis. Bis morgen und ihr werdet ein bisschen reich im Sommergeldregen. Achtet auf die Tipps von Tom Hoppe im landesweiten Sommergeldregenstudio. Ja, das sind sie, bis zu 25.000 Euro sogar. Mareike ist jetzt bei uns. Hallo Mareike. Hallo. Du bist noch auf der Arbeit. Wie lange musst du noch? Bis 17 Uhr. Du möchtest gerne eine kleine Gelddusche zur Erfrischung und zwar, um ein neues Auto zu kaufen. Erzähl mal, was hast du bisher für ein Auto? Bisher ist ein Skoda Fabia, ist aber nicht mein eigener und jetzt würde ich gerne einen Opel Adam als Eingangwagen haben. Mhm. Was meinst du ungefähr, wie viel Geld müsste drin sein? Oh, 5.000 wären schon super. Mhm. Dann wollen wir mal schauen, was sich machen lässt. 450 Euro. Weiter. 500 Euro. Weiter. 800 Euro. Weiter. 900 Euro. Stopp. Dann herzlichen Glückwunsch zu 900 Euro. Ja, danke schön. Bin ein bisschen überrascht jetzt. Hat Mareike selbst nicht gerade gesagt, 5.000 Euro wären super? So viel wäre drin gewesen in dieser Runde. Also schnappt ihr euch jetzt 5.000 Euro, bewerbt euch ab sofort unter 01379 36 5000. Für 50 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz. Mobil ist es deutlich teurer. Teilnahme ab 18. Keine Gewinnausschüttung an Minderjährige. Teilnahmebedingungen bei uns und auf unserer Homepage. 5000 Euro. Jetzt neu im besten Mix. Giesinger, Legenden. Wir spielen die besten aktuellen Hits. Radio Neandertal. Der Morgenkaffee schnell im Stehen. Durch das Häuserschluchtengrau der Straßen gehen. Dieselben Leute wiedersehen. Tag ein, Tag aus. Und abends noch eine Runde drehen. Der Gedanke wieder kurz vorm Schlafen gehen. Ich hab hier alles schon gesehen. Ich muss hier raus. Ich halt's hier nicht mehr aus. Ich sehe oben am Himmel Flugzeuge verschwinden. Stell dir vor, wir sitzen drin, egal wohin. Wenn die Erde Seite auf. Seh schon den Weg vor mir mit meinen Spuren drauf. Lass einfach alles hier und lauf. Will kein Gewicht. Ich weiß, ich brauche nichts. Ich sehe oben am Himmel Flugzeuge verschwinden. Stell dir vor, wir sitzen drin, egal wo. Wenn die Erde sich zu langsam dreht, dann laufen wir so schnell es geht. Dahin, wo die Straßen endlos sind und keiner unsere Namen kennt. Lass nur ein Stück Papier zurück, auf dem geschrieben steht, wir sind jetzt weg. So viel, was wir sein können. Wir müssen nur beginnen. Wenn die Erde sich zu langsam dreht, dann laufen wir so schnell es geht. Dahin. Radio Neandertal. Shine bright like a diamond. Find light in the beautiful sea. I choose to be happy. You and I, you and I. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see. Vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. Two. apologize to the universe as we, moonshine and Molly, feel the warmth, we'll never die. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. Der beste Moment im Leben ist immer genau jetzt. Genau jetzt könntest du in die Berge fahren oder nach Barcelona oder in einer Band spielen. Du könntest in der Dusche singen oder wie wär's mit Sushi? Ich könnte dein Beifahrer sein oder selbst am Steuer sitzen und dich zu einer Party fahren. Genau jetzt ist der richtige Moment. Genau jetzt bis zu 5000 Euro Kundenvorteil sichern. Der Seat Leon. Alle Infos unter seat.de. Hallo, hier ist Tom Hoppe vom Sommergeldregen. Ich garantiere euch, in dieser Spielrunde könnt ihr locker bis 5000 Euro durchmarschieren, ohne dass der Blitz einschlägt. Bewerbt euch jetzt und holt euch das Geld. 01379 36 5000. Anrufen und mitmachen geht ab 18 für 50 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz. Teilnahmebedingungen gibt's bei uns und auf unserer Homepage. Die Leitungen sind geöffnet. Die aktuelle Spielrunde läuft. Jetzt noch schnell bewerben. 5000 Euro. Rot, rot, rot sind alle meine Kekse. Rot, rot, rot ist alles von der Beukeler. Lecker. Gewinn mit deinen Lieblingskeksen. Jede Woche 50 mal 100 Euro Einkaufsgeld. Jetzt mit den roten Packungen von der Beukeler. Beim Renault Twingo Limited ist echt viel drin. Ich bin auch drin, Schatz. Fahr los. Angebote aller Renault. Der Renault Twingo Limited inklusive Deluxe-Paket. Mit Klimaanlage, 15 Zoll Leichtmetallrädern, Einparkhilfe, Multimedia-Audiosystem und vielem mehr. Jetzt mit 0% Finanzierung und 5 Jahren Garantie. Bei allen teilnehmenden Renault-Partnern. Amazon Prime Day endet heute um Mitternacht. Noch ist Zeit, um unsere besten Angebote zu finden. Ob Sie Laptops suchen, Fernseher oder Wohnmöbel, Schnellkocher oder die neueste Mode, Amazon Echo oder Fire TV Stick. Hier finden Sie unzählige Angebote von Marken wie Samsung, Puma und Philips Hue. Alles auf Amazon.de. Versäumen Sie nicht Amazon Prime Day. Nur noch heute bis Mitternacht. Noch kein Prime-Mitglied? Jetzt kostenlos testen. Wie gut klingt das denn? Jetzt bei McDonald's die Original-Coca-Cola-Gläser. In 6 knalligen Farben und exklusiven Design. Jetzt nur für kurze Zeit ein Glas gratis zum Mac-Menü. Ich liebe es. Nicht zum Mac-Menü Small, nur solange der Vorrat reicht. Angenommen, Sie haben ein schickes Start-up für Windkraft. Moinsen! Und Sie suchen IT-Spezialisten. So wie der große Energiekonzern ganz in der Nähe. Darum unsere Energie für Ihr Zuhause. Dann geht es Ihnen vielleicht so. Hier drüben! Aber bei Indeed hat Ihre Stellenanzeige genauso große Chancen gesehen zu werden wie die der Großen. Bestens platziert mit Premium-Stellenanzeigen auf Indeed.com. Hier drüben! Ups. Hier drüben. Sichern Sie sich 50 Euro Startguthaben für Ihre erste Premium-Stellenanzeige. Jetzt testen auf indeed.com/guthaben. Es gelten die AGBs. Der beste Moment im Leben ist immer genau jetzt. Genau jetzt könntest du in die Berge fahren oder nach Barcelona oder in einer Band spielen. Du könntest in der Dusche singen oder wie wär's mit Sushi? Ich könnte dein Beifahrer sein oder selbst am Steuer sitzen und dich zu einer Party fahren. Genau jetzt ist der richtige Moment. Genau jetzt bis zu 5000 Euro Kundenvorteil sichern. Der Seat Leon. Alle Infos unter seat.de. Radio Neandertal. Unsere Hits gleich nach 2. Das ist der beste Mix. Throughout my days, yours was the hardest one to face. Though I've never been a saint, I still love you every day, just not the lover kind of way. I know if someone ran me down, this would be easy on you now. You could cry and you could grieve, get over me, and you turn your life around. 'Cause I know you wanna see me falling out the window. I know you wanna see me crashing down, crashing with my plane. Baby, I'm way too young to die, but I'll help you get over me. Oh, oh, you hate me. Oh, oh, you hate me. I know you wanna see me falling out the window. I know you wanna see me crashing down, crashing with my plane. Baby, I'm way too young to die, but I'll help you get over me. Oh, oh, you hate me. Oh, oh, you hate me. I'll eat fast food every night, so I'm not easy on the eyes. Yeah, I changed my profile picture too. I took an ugly one for you to help you say goodbye, to help you let go. I'll wear the t-shirt you hate.